Achtens. The Dark Night of the Soul. Der tiefste Punkt. Wunden sind geschlagen, Verluste zu verzeichnen. Oftmals hat sich ein Mentor geopfert. Morpheus bleibt zurück, um die Agenten aufzuhalten und den auserwählten Neo zu retten. Dumbledore wird von Snape getötet, auch Obi-Wan geht über den Jordan. Und die Hobbits müssen sich von Gandalf dem Grauen verabschieden, der sich für sie opfert. Und später als Gandalf der Weiße wieder aufersteht. Der Held begegnet in diesem entscheidenden Moment nun seiner größten Angst oder gleich dem Tod. Und zwar ganz allein. Selbst in der romantischen Komödie gibt es diesen tiefsten Punkt. Hier stirbt die sich anbahnende Beziehung symbolisch durch eine Trennung. Der Held verliert die Liebe seines Lebens und damit alle Hoffnung. So ist dieser Punkt immer auch eine Begegnung mit den eigenen Dämonen, die nur durch eine enorme Anstrengung überwunden werden können. Der Held muss sich seinen verdrängten Ängsten stellen. Luke fürchtet, von der dunklen Seite der Macht verführt zu werden und muss symbolisch wie buchstäblich eine dominante Vaterfigur bezwingen. Mulan gewinnt zwar die Schlacht, wird jedoch verletzt und als Frau enttarnt, ausgestoßen und zurückgelassen. Harry Potter liegt wehrlos auf dem Waldboden, er wird gleich von einem Dementoren ausgesaugt. Frodo liegt gleichfalls wehrlos auf dem Höhlenboden und wird gleich von einer Spinne eingewickelt. Rocky liegt auf dem... Kurzum, alles scheint verloren. Neuntens. Ergreifen des Schwertes. Doch im Moment größter Dunkelheit fasst der Held einen Entschluss, gewinnt eine Erkenntnis, rafft sich ein letztes Mal auf. Er überwindet seine Angst, alle Selbstzweifel, manchmal sogar den Tod. Er wird eine neue, bessere Version seiner selbst, wiedergeboren oder wieder auferstanden, mutiger, stärker, unbeirrbarer.